horvát nyelvi műsorunkat hallották. Most német nyelvű adásunk következik. Treffpunkt am Vormittag. Ihre Sendung in deutscher Sprache auf MR4. Treffpunkt am Vormittag. Wir sprechen Ihre Sprache. Wunderschönen guten Tag hier aus dem etwas verschneiten Fünfkirchen. Christian Edder ist mein Name. Wir haben den 3. Dezember und der Winter ist eingebrochen. Die technischen Geräte bedient heute Eva Dobriban. Schön, dass Sie uns gewählt haben. Auch heute gibt es natürlich gute Musik und interessante Themen sind auch im Angebot. Viele Aktualitäten gibt es in der heutigen Sendung. Zum Beispiel...